In Europa laufen vielen traditionellen Kirchen die Mitglieder weg. In Amerika, Afrika und Asien sieht das anders aus. Dort entstehen immer neue christliche Bewegungen. Evangelikale, pfingstlerische und orthodox-katholische Bewegungen. Und sie haben großen Zulauf. Beispiel Südkorea. Früher einmal waren dort Buddhismus, Schamanismus, Konfuzianismus am stärksten vertreten. Heute ist das komplett anders. Was auch sofort zu sehen ist, wenn man das Land besucht. When you go up the mountain in the Namsan at night. Wenn Sie nachts vom Namsan herunterschauen, dann sehen Sie zuerst einmal, wie viele rot erleuchtete Kreuze es hier gibt. Leute, die aus dem Ausland zum ersten Mal nach Korea kommen, nehmen sogleich die vielen Friedhöfe wahr. Schon beim Anflug auf Seoul fallen ihnen die roten Lichter ins Auge. Kreuze, überall Kreuze. Kein Wunder bei den Kirchen, die es bei uns gibt. So Lee Soo-hun, Pressesprecher der Joido Full Gospel Church in Seoul. Das Gotteshaus der Pfingstgemeindler ist aus dem Stadtbild Seouls nicht wegzudenken und gilt inzwischen als die größte Kirche der Welt. Tausende von Gläubigen finden sich jeden Sonntag in der Joido Full Gospel Church von Seoul ein. Viele der Kirchgänger, unter ihnen eine erstaunlich hohe Zahl von Jugendlichen, müssen den Gottesdienst auf einem der großen Bildschirme in der Vorhalle verfolgen. Denn selbst die Stehplätze im Inneren sind längst belegt. The people says in European countries the Christianity is going to be decreased. Die Europäer behaupten, das Christentum sei mehr und mehr rückläufig. Hier in Korea aber stellt sich das völlig anders dar. Wir haben einen großen Zustrom von jungen Leuten, besonders unter den Pfingstgemeindlern. Das hat damit zu tun, dass unsere Kirche spezielle Programme entwickelt hat, um die Jugendlichen anzusprechen. Das Ganze geht von animierten Websites zum Thema Christentum, über die Shows für junge Leute in unserem Fernsehsender bis hin zu unserer Musik. In den europäischen Kirchen, denke ich, stimmt einfach das Konzept nicht. In European country they have some kind of a wrong concept about the church. 11 der 12 weltweit größten Kirchengemeinden befinden sich in Seoul. An ihrer Spitze steht, mit mehr als 700.000 Mitgliedern, die Joido Full Gospel Church. Anders als zum Beispiel die Evangelikalen suchen die Angehörigen dieser Kirche die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ihre Gottesdienste sind eine Mischung aus Predigt, Dämonenaustreibung, Wunderheilung und Ekstase. Erst kürzlich las ich ein Buch mit dem Titel »Wenn der Konfuzianismus endet, wird Korea von einer großen Last befreit sein«. Im Konfuzianismus, der hierzulande schon seit langem sehr präsent ist, hat man zum Beispiel die Frauen über lange Zeit hinweg nicht wie Menschen behandelt. Ganz anders im Christentum. Und ebenso ist es mit den jungen Leuten, die zu Christen geworden sind und die seitdem endlich frei atmen können. Denn unter der Prämisse, ihren Eltern gute Kinder zu sein, sind auch die jungen Menschen im Konfuzianismus völlig unterdrückt worden. Margarete Blümel über Megakirchen in Südkorea. Sungkok Park ist Pastor der Presbyterianischen Kirche in Südkorea und Missionswissenschaftler. Guten Tag, Herr Park. Ja, guten Tag. Woher kommt dieser Boom der Megakirchen in Südkorea? Ja, dieser Boom, woher er kommt, darüber gibt es bestimmt viele Antworten. Nur man muss daran erkennen, dass sich die Menschen in Südkorea nach vielem sehnen, sowas wie Sonntagsruhe und nach einem schönen Gottesdienst, nach einer Zeit zur eigenen Besinnung. Und diese Megakirchen haben diese Ziele oder diese Bedürfnisse der Menschen aufgegriffen und auch nach dem Bedürfnis der Menschen, zu einer Gemeinschaft anzugehören, auch sehr konkret umgesetzt. Und daher verstehe ich den rasanten Wachstum, der immer noch im Wachsen ist, dieser Megagemeinden. Wieso hat ausgerechnet das Christentum diesen großen Erfolg in Südkorea? Ja, das Christentum, das ist relativ jung unter den verschiedenen Religionen in Südkorea. Ganz besonders wurde der Protestantismus, der erst 1905 offiziell in Südkorea gelandet ist von den ausländischen Missionaren, haben eine Zeit erlebt, die wir in Südkorea als einer der dunkelsten Kapitel in unserer Geschichte ansehen, nämlich die Kolonialzeit unter der japanischen Vorherrschaft. Das Christentum hat damals zu dieser Zeit, während dieser 35 Jahre Kolonialzeit, sehr vieles geleistet und wurde so angesehen, nicht als eine Fremdreligion oder als eine Importware, sondern als ein Ort und als etwas, womit sich die Südkoreaner bzw. die Koreaner ihre eigene koreanische Identität wahren konnten und auch sehr stark den Widerstand unterstützten. Sollten daraus die christlichen Kirchen Europas lernen? Was kann man daraus lernen? Vielleicht könnten wir uns gegenseitig bereichern. Was suchen so viele Südkoreaner in diesen Kirchen? Ja, anfangs während der Kolonialzeit war es das Bedürfnis nach unserer eigenen Sprache, unsere eigenen Gedanken und auch die Namen, die koreanischen Namen gegenseitig zu rufen, da es unter der Kolonialzeit verboten war. Also die offizielle Sprache war Japanisch. Die Namen mussten auch in Japanische umbenannt werden, aber nur in der Gemeinde, also in der Kirche, die zu der Zeit noch unter der Kontrolle oder unter der Verwaltung der ausländischen Missionäre standen, gelang es der japanischen Kolonialverwaltung nicht, auch selbst den Gottesdienst zu verbieten. Also strömten die Menschen quasi in die Gemeinden, um dort auch etwas über die politische oder die soziale Lage in Korea zu hören und dazu auch noch die Predigt auf Koreanisch und auch unter den Menschen sich mit ihren koreanischen Namen zu benennen. In den darauffolgenden Zeiten, in der Nachkriegszeit und auch unmittelbar nach dem Koreakrieg, wurde das Christentum sozusagen der Motor zur Modernisierung, was nach dem westlichen Vorbild geschehen sollte. Und während den rasanten Industrialisierungsprozesses und während den schwierigen Demokratiebewegungen für Menschenrechte und so weiter, hat das Christentum auch diese Bewegungen und das Bedürfnis verschiedener Schichten befriedigt, so dass das Christentum ganz besonders, ich denke in Asien vielleicht auch als einziges Beispiel, auch den sozialen und den politischen Bedürfnissen nachgehen konnte und somit auch die Gesellschaft festen Fuß fassen konnte. Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Sungkok Park, Pastor der Presbyterianischen Kirche in Südkorea und Missionswissenschaftler. Herr Park, welche alten Riten haben denn Einzug gehalten ins neue Christentum in Südkorea? Ja, von den alten Riten, das sind vorwiegend schamanistische Riten, die auch durch den Buddhismus etwas bereichert bzw. verfärbt wurden. Eines könnte man nennen von der Ahnenverehrung, also eine große Familienfeier zum Totentag der verstorbenen Eltern oder Großeltern, hat auch natürlich in das Christentum Einzug gehalten. Jedoch wurde das von den Kirchen etwas umgeformt zu einem Andachtsgottesdienst und nicht, wird jetzt in den meisten Kirchen oder unter den Gemeindemitgliedern nicht als traditionelle Feier gehalten, sondern in Form eines Andachtsgottesdienstes. Und auch verschiedene Gebetsformen oder Gebetstage, die bestimmt sind für bestimmte Anlässe oder für Wünsche. Zum Beispiel ein 40-Tage-Gebet, ein 50- oder ein 100-Tage-Gebet, besonders bestimmt für bestimmte Anlässe, die man unbedingt schaffen muss. Als Beispiel könnte man nennen, zu jeder Herbstzeit, wenn die Kinder kurz vor ihrem Abitur stehen und sich an einer Universität für einen Studienplatz bewerben müssen, strömen wirklich quasi viele Eltern in die Gemeinden mit ihrem Wunsch, ihr Kind in einer guten Universität studieren lassen zu dürfen, und beten in 40 Tagen oder 100 Tage. Und dazu kommen sie jeden Tag am Morgen um 5 Uhr oder auch früher, beten ein, zwei Stunden und gehen dann wieder nach Hause. 11 der 12 größten christlichen Gemeinden weltweit sind mittlerweile in Südkorea zu Hause. Welche Ziele verfolgen diese Megakirchen? Das Ziel Nummer 1 wäre natürlich ununterbrochener Wachstum. Aber auch diese Gemeinden, diese Megagemeinden, verfolgt auch das Ziel, dass sie jedes einzelne Gemeindemitglied auch pastoral und seelsorglich auch betreuen möchten. Und dazu braucht es auch sehr viel Personal. Werden diese Megagemeinden auch als Bedrohung angesehen? Nicht unbedingt. Die kleineren Gemeinden, wovon es etwa 90% aller Gemeinden haben etwa eine Mitgliederzahl von unter 100 Gemeindemitgliedern. Und diese kleineren Gemeindemitglieder fühlen sich natürlich bedroht von dieser enormen Welle dieser Megagemeinden. Andererseits werden sie aber auch finanziell unterstützt von diesen Megagemeinden, da sie ja ihre finanziellen Probleme ausschließlich von Kollekten klären müssen. Ist dieses Prinzip Megagemeinde also die Zukunft der Kirche? Das denke ich nicht unbedingt. Es gibt Formen von Megagemeinden, in denen so eine Weise funktioniert und auch in der Zukunft bestimmt noch funktionieren wird. Es gibt aber auch genügend Menschen, die sich eine kleinere Gemeinde wünschen. So eine gewisse Geborgenheit in kleineren Kreisen. Megagemeinden oder auch die ganz kleinen Gemeinden haben bestimmt ihren eigenen Charakter und alles das für sich. Und sie müssen eben sehen, in welche Richtung sie gehen werden, um auch in der Zukunft bestehen zu können. Megakirchen in Südkorea, dazu Sungkok Park, Pastor der Presbyterianischen Kirche in Südkorea und Missionswissenschaftler. Übrigens alle Beiträge unserer Reihe der vergangenen Tage, die neue Christenheit, die gibt's auch im Internet zu hören unter dradio.de.